dich beten. Gott der Herrlichkeit, kindlich vor dich treten, wie das Herz gebeugt, mach unschuldig, mache fromm dein Kind, denn die Welt ist schuldig. Schufest du mich dein, Vater aller Milde, lass mich heilig sein. Nimm die Erde, nimm die Schuld von mir, dass ich Engel werde. Himmel scheint voll Licht, Erd und Himmel wanke, er verlässt mich nicht. Nimm die Erde, nimm die Schuld von mir, dass ich Engel werde. Thank you.